info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen und mal wieder New York im Sommer 2024, Graduates, Museen und neue Musicals und viele, viele neue Eindrücke, die ich Ihnen dieses Jahr bringe. New York City im Frühjahr, ein Ausflug in die Großstadt, ich konnte es nicht erwarten, neue Ausstellungen in den großen Museen der Stadt, die schönen Parks, die große Bücherei, Rockefeller Center und abends hatte ich mich bereits für zwei Musicals entschieden. 3 Tage, 2 Nächte, New York. Als ich in LaGuardia ankam, dem schönen neuen Flughafengebäude, und mir nach alter Gewohnheit und ohne mich auf App und zu verhandelnde Fahrtpreise konzentrieren zu müssen, einfach ein Taxi suchen wollte, war dies 2024 schwieriger als gedacht. Weil die lange Schlange der Menschen mit Handys, die früher brav auf das nächste Taxi wartete, sich nun emsig mit den verabredeten Abholautos von Uber und Lyft in der ersten Reihe trafen. Und die paar Taxis, die noch am Flughafen abfuhren, in einiger Entfernung, ja fast versteckt, eine kleine Autokolonne bildeten, aber wie gesagt, hinter einer Wand. Sofort landete ich bei einem netten Marokkaner auf der Taxirückbank. Nachdem er von seiner Familie und seinem Leben erzählend mir den Weg verkürzt hatte, wenn gute Reden sie begleiten, setzte er mich nahe dem Times Square im Berufsverkehr endlich am Hintereingang meines Hotels ab. Dies war zur Zeit der Haupteingang. Never mind, denn das schöne Zimmer gab's zum Sonderpreis, weil man umbaute und es morgens um 7 Uhr schon mit Presslufthammer etwas lauter als normal zuging. Man baue um und aus. Aber es lag zentral, dieses Hotel, und wie ich hörte, sei es mit unter $300 die Nacht preiswert für New York. Wer will? Aber es lag zentral und ich hörte, wie gesagt, dass es gut sei. Wenn man nur 3 Tage hat, schon nachts in die Vorstadt, stundenlang mit der Bahn sitzend fahren will, Zeit auch da noch für zu verbringen. Zeit ist Geld, also kostbar. Das Wetter war eher auf Regenschirm und Übergangsjacke zugeschnitten. Ich hatte bereits beides mit dabei eingepackt. Es war feucht und doch warm genug, regnete ein wenig und nach Deponieren des Koffers im Hotel machte ich mich auf den Weg zum nahegelegenen New York City Library, der großen Bücherei, wo man zwischen den übergroßen klassischen Säulen Hochzeitsfotos macht, immer schön eine Braut in Weiß strahlen zu sehen. Kurze Pause im schönen grünen Bryant Park, auf einem der vielen Stühlchen, wo einzelne Paare oder Gruppen sich treffen, Schach spielen, lesen, einfach mal Ruhe wollen in der Großstadt. Keiner stört. Das Karussell steht in Hoffnung auf Kinder und ihre Begleiter. Eine Bühne für ein Festival wird aufgebaut, Musik wird bald dort ausprobiert, man läuft auf dem Weg zum klassischen Bau, also dem klassizistischen Bau. An der Seitentür gibt es Taschenkontrolle, wie überall in öffentlichen Gebäuden. Ich wollte ins Innere. Erinnere ich mich doch an den schönen Lesesaal, den ich von anderen Besuchen her kannte, den Shop, wo man allerlei buchbezogene Souvenirs erstehen kann und auch in die Ausstellungen, die aus der Bibliothekssammlung gezeigt werden, rein kann. Eintritt frei. Diesmal kam ich auf dem Weg hin an deinem großen rosa bemalten Doppeldeckerbus vorbei, der an der angrenzenden 42. Straße hielt und sich Tea Time Bus nannte. Eine Mama in rosa und 2 kleine Mädchen mit rosa Papiertüten stiegen aus. Man war fein angezogen hier zur Tea Party zu Besuch im Bus und nun ging's nach Hause. In der Bücherei gab es gleich 2 Ausstellungen, über 2 Etagen verteilt, Fotos, Bilder und Funde aus der Arktis und Treasures, Schätze aus der Sammlung des Hauses. Diese letztere Ausstellung war in einem großen Raum mit hohen Decken, sodass die von Albrecht Dürer 1515 erstellte und im Holzschnitt gedruckte Ahnen- und Lebenstafel von König Maximilian sehr beeindruckend in einem großen Glaskasten zu bewundern war. Eine weitere Europäerin, die aus einer deutschen Künstlerfamilie stammende Maria Sibylla Merian, 1647 bis 1717, die die Flora und Fauna von Surinam zeichnete, wie eine imposante Spinnenfamilie, kann man in Illustrationen einer Abhandlung in Latein sehen und eine ganze Serie von Werken in Wort und Bild, Illustrationen, Texten und sogar eine Haarlocke wird zum Thema Mary Shelley und ihres Romans Frankenstein mit Einzelheiten wie dem Tod des Mannes und weiteren rätselhaften Begebenheiten um diese Autorin ausgestellt. Bei nur 3 Tagen in dieser pulsierenden Metropole ist keine Zeit zu verlieren, also wird schnell eingecheckt und sich wieder auf den Weg Richtung Times Square gemacht. Zu Fuß die längeren Blocks, man könnte auch mit den Bussen fahren, aber zuerst muss man in der U-Bahn eine Karte kaufen, damit man öffentliche Verkehrsmittel benutzen kann. Aufgepasst, bevor man einen Expressbus benutzt bzw. einsteigt, die Karte am Automaten muss draußen entwertet werden, nicht im Bus selbst. Als ich den Fehler machte, warnte mich eine kleine alte Dame, das kostet $200 Strafe, wenn man ohne entwertete Karte entdeckt wird. Im Bus sind alle immer sehr fürsorglich und besonders für Behinderte wird viel Platz und extra Hilfe angeboten. Bänke hochgestoben und wieder runtergelassen. Immer sind Ansagen im Bus, die Stationen, aber auch, dass man bitte hinten aussteigt und andere Ansagen mehr. Vor allem, dass man Behinderten Platz machen muss. Wer raus will, macht sich mit dem Drücken gegen die Tür bemerkbar und andere rufen Backdoor, sollte der Aussteigende nicht erfolgreich gewesen sein. Wer im Mai in New York ist, kann auf all die Studenten treffen, die aus aller Welt hier ihren Abschluss gemacht und nun feierlich im lila Talar mit der feingemachten Mutter bzw. der Familie von den Feierlichkeiten nun Fotos am Rockefeller Center, dem Ort, der unschwer als Wahrzeichen dieser Stadt erkennbar ist, machen will. Ob es regnet oder nicht, man macht sie. Man ist sehr stolz und Mama im Sari oder langem chinesischen Seidenrock mit viel Stickerei und dann im Bus Gratulationen der Mitfahrenden. Alle sieht man um diesen Rockefeller Center herum und wie gesagt auch im Bus. Respekt für den Graduate. Ich frage, nachdem ich auch artig meine Glückwünsche ausgesprochen hatte, was denn der chinesische Student nun mit seinem Informatikabschluss machen möchte. Ob es wohl zurück in die Heimat gehe. Oh, no, sagt er. Er habe bereits eine Arbeit gefunden und fängt bald bei TikTok an, weiter im Westen der USA. Der stolze Papa bietet mir höflich einen Sitzplatz an, der neben ihm frei wird. Im Bus herrscht mehr Gemeinschaft, in der Subway schaut man eher weg, besonders wenn einem der gleich zum Breakdance die Haltestangen erkletternde Straßenkünstler eine Faust freundlich verbrüdernd gegen die eigene tippt, trotzdem geben die wenigsten dem agilen Tänzer Geld. Wer sich nicht erst in eins der großen Kettenrestaurants setzen will, bevor man Richtung eines der nach Covid langsam wieder steigenden Zahl der Theater zustrebt, der kann an einem der vielen Foodtrucks immer das Gleiche auf 1000 Tafeln mit 1000 Namen angepriesen, Hühnerspieß oder Falafel auf Reis oder in Fladenbrot gepacktes Fleisch und Salat mit weißer Soße kaufen. Wer sich bei diesem Geschäft die Beine in den Bauch steht, ist meist fremd in dieser Stadt, also die Arbeitenden hinter dem Truck, und froh um Arbeit. Das Ergebnis ist wenig Verständigung und noch weniger Enthusiasmus für das, was man da an den Kunden verkauft. Ich empfehle etwas mit Soße, der Reis und Grünes helfen, dies als Mahlzeit anzusehen. Vor dem Theater dann lange Schlange und die Karte per E-Mail und Barcode im Handy. Man kann sie sich auch an der Kasse ausdrucken lassen. Dann geht es durch die Sicherheitskontrolle und man ist im Foyer. Von der Toilette bis zum Souvenirstand, dann auf den Sitzplatz in dem plüschigen alten Theatern, immer ein Abenteuer. Alle Altersklassen von schnell bis langsamer sind hier unterwegs. Auch viele New Yorker und immer interessante Gespräche vor der Show oder während der Pause. Im Frühjahr 2024 waren es für mich das nach vielen Off-Broadway-Vorstellungen nun neu am Broadway angekommene Musical Lempicka, das das Leben der polnischen Gräfin, die mit ihrem Mann Ende der 20er Jahre nach Paris flüchtet, als Europa zu brodeln beginnt, erzählt. Leider waren die Vorverkaufszahlen bei diesem Stück, war man vielleicht doch nicht für eine weibliche Liebhaberin der Künstlerin Lempicka als Hauptfokus offen, zu gering. Und man schloss das Musical schon nach einem Monat, also für mich in 3 Tagen. Bei meinem Besuch war das Theater voll und ich bekam dazu gleich viele positive Kommentare, als ich sagte, am nächsten Abend hätte ich eine Karte für die neue Inszenierung von Cabaret, die Londoner Produktion mit dem Star Eddie Redmayne als Conferencier, jetzt am Broadway angekommen. Bei einem Kurzbesuch war die Kartenvorbestellung der Weg am langen Schlangen vorbei, die Vorverkaufsgebühr des Online-Brokers wert. Kommt man nach diesem nur in New York möglichen Superlativen wieder auf die Straße, so hätte man früher in zahlreichen kleinen Lokalen noch Halt machen können. Aber seit 2020 sind dies wenige. Eine Deli, die bald zumachte, aber auch nahe des Wilson-Theaters, wo Cabaret spielte, eine hübsche italienische Bäckerei, wo man durchaus noch bis spät eine der duftigen Küchlein essen sollte oder eben ein Gelato. Mit 1000 Touristen schlendert man Richtung Hotel, macht kurz Halt bei einem mit vollem Schlagzeug rappelnden Straßenmusikanten, noch voll mit Energie, wie auch die Clowns, die Akrobaten und als Mickey Mouse oder Superhero verkostümierte am Times Square, die alle von den Touristendollars etwas abhaben möchten. Der Swatch-Shop hat noch bis 23 Uhr auf und man kann sich die neuesten Modelle anschauen oder auch die Batterie wechseln lassen. Das macht man, wenn man eine Swatch hat. Das Frühstück im Hotel ist hübsch und teuer, aber man kann den Tag bequem und vom internationalen Personal auf Händen getragen beginnen. Indische Mama macht Konversation mit dem von ihr angebeteten kleinen Sohn. Argentinierin und ihre alte Mutter sind bereits ein zweites Mal hier. Ein älteres Paar beschäftigt sich mit seinem Terminkalender. Mit der Subway, einer Expresslinie, mit der man schnell da ist, geht es gleich Richtung Metropolitan Museum of Art für mich. Der Crosstown Bus ist der besagte Express und bringt mich schneller an den Central Park. Man wird noch genug im Museum anstehen müssen. Sonderausstellungen und Café müssen navigiert werden. So ist es denn auch. Aber vorher begegne ich noch vor der neuen Galerie, dem gegenüberliegenden kleinen Museum für die Sammlung österreichischer und deutscher Kunst um 1900, mit dem schönen Café Restaurant Sabarski im Wiener Stil, einem deutschen Paar, die ihren in New York arbeitenden Sohn einen Monat lang besuchen wollen. Man vergleicht den Besuch der Kultureinrichtungen und die Vorzüge und Nachteile von Hotel- oder Airbnb-Unterbringung. Lohnt nicht in der preiswerten Vorstadt, wenn man nur begrenzte Zeit hat, auch wenn 4.000 Dollar in New Jersey für einen Monat geschenkt sind, wie der Sohn mir versicherte. Und es gibt sich gegenseitig, man gibt sich gegenseitig Anregungen, was man noch sehen könnte, was neu ist. Schön, dass sie sich so viel anschauen wollen, diese Eltern. Sie kamen gerade vom hauseigenen Sammlungsbesuch in der berühmten Galerie, also in der neuen Galerie. Woman in Gold hängt da an der Wand. Diesen geschichtsträchtigen Porträt der Adele Bloch-Bauer hatte man ja einen ganzen Film gewidmet. und einem Lunch im Café Sabarsky. Aber die Paula Modersohn-Becker-Ausstellung, eine Sonderausstellung, kommt erst im Herbst 2024 in die neue Galerie. Auch im Guggenheim-Museum war das Timing des Besuches schlecht. Gerade ging die Installation der Spruchbänder der Wortkünstlerin Jenny Holzer die Endlosrampe entlang hoch. Eröffnung leider erst in einer Woche. Also war das Metropolitan Museum of Art das Hauptziel und die mit der Gala zusammenhängenden Modeausstellungen jedes Jahr, dieses Jahr Sleeping Beauties und einige kleinere Sonderausstellungen, die schon länger zu sehen waren, waren das Ziel. Nach einem Anstehen mit zeitbegrenzten Tickets konnte man die schlafenden Kleiderkreationen, die Sleeping Beauties, einige davon eben horizontal installiert und viele schönst ausgestellte Modelle unter Bögen und Kuppeln und aus drei Jahrhunderten zum Thema Schlaf und Tod betrachten, und zwar ganz in Ruhe. Man hatte sich wieder viele Gedanken gemacht. Die extensive Ausstellung war mit Texten wie Romantikgedichten von Oscar Wilde, Video-, Licht- und Tonprojektionen ausgeschmückt, die von der Decke bis zum Boden reichten zum Teil. Die gleich im Obergeschoss daneben ausgestellten Bilder zum Thema Harlem Renaissance gaben noch einen schönen Einblick in dieses weitere interessante Thema. Dann war es höchste Zeit für eine Pause, die man im Met in verschiedenen Cafés und Restaurants machen kann. Das Exquisiteste ist im oberen Stock in der Mitte des Museums eine Fine-Dining-Restaurantgeschichte. Ich entschied mich für das Café des American Wing, wo man einen Blick in den Central Park und im Museum auf Tiffany-Glasstücke des amerikanischen Arts and Crafts Bewegung hat. Selbstbedienung geht schnell, Getränke, Sushi oder Salat, Sandwiches oder kleine Desserts. Am langen Tischen ergeben sich Gespräche oder sind diese bereits voll im Gang. Ich wurde von der nagelneuen Crew sogar um Rat gefragt, wie mir ihr erster Tag gefalle, also ihr erster Tag im Einsatz. Und konnte mich sofort bei einer der Mitarbeiterinnen sehr bedanken, dass sie mir ein glutenfreies Cookie gefunden hatte, denn die größeren Desserts waren bereits ausverkauft. Dann, um den Besuch dieses Riesenmuseums auszukosten, spazierte ich durch die Gänge, sah weitere Ausstellungen, ob temporär oder permanent, immer ist große Kunst zu entdecken oder wiederzusehen. Dann, wenn das Museum schließen will, stehen die Wächter zum Abgang bereits in ihren dunklen Uniformen in der Eingangshalle aufgereiht, während der Museumsladen noch bis zur letzten Minute oder Sekunde und zum Unmut einiger dieser Wächter, die nach Hause wollten, ihre Kunden abfertigt, ihnen erlaubt, viel Schönes von hier in alle Welt mit nach Hause zu nehmen. Ich entscheide mich diesmal für eine Autobiografie der später in Eatonville, Florida lebenden Schriftstellerin und Anthropologin aus der Harlem Renaissance, Zora Neale Hurston. Their Eyes Were Watching God ist eins ihrer bekanntesten Bücher, deren Sula, also das ist auch ein Werk, und anderes ich mit viel Interesse gelesen hatte, als mein Souvenir der Harlem Renaissance Ausstellung. Die bunten Bilder und ernsten Porträts der Schriftsteller und Tonangebenden dieser Blütezeit Harlems im frühen 20. Jahrhundert noch ganz frisch im Kopf. Den Dior-Katalog zu Hause, der erinnert an die vielen schönen Modeausstellungen im Met, im Brooklyn Museum oder im Musée des Arts Décoratifs in Paris. Viele, viele Ausstellungen mit Mode gibt es heute und meine Mutter liebte sie, genauso wie sie die Faubourg Saint-Honoré, die Straße der Couturiers in Paris liebte, so liebte sie auch die Mode, egal wo man sie neu entdecken konnte. Und das natürlich auch oft in ihrer Zeitschrift der Elegance. Und die Seidentücher im Met-Shop sind zwar herrlich, aber ein bisschen teurer. Und deshalb nur ein Blick dorthin und vielleicht auch ein Foto. Länger sitzt es sich bei trockenem Wetter noch auf den Stufen des Met zu den Klängen eines Saxophonspielers auf dem Bürgersteig unten. Vielleicht mit einem vom Foodtruck erstandenen Getränk kann man dort sitzen oder mit einem Schnellimbiss. Dann spart man, wie gesagt, auch wieder Zeit, die man sonst im Restaurant verbringen würde. Man schaut nochmal in den Katalog oder vielleicht in das Buch, das man zum Abschluss erstanden hat. Und bei einem der Händler entlang der Straße vor dem Museum kann man auch allerlei kaufen. Postkarten, Bilder, Poster, Originale, Schmuck, alles, alles Mögliche. Ich wähle wie viele den Bus an der Fifth Avenue, um damit in den Theaterdistrikt zurückzufahren. Den Central Park entlang am Plaza Hotel vorbei steige ich am Rockefeller Center aus. Dort ein bisschen bummeln und den vielen einander fotografierenden Touristen zuschauen, wie sie New York und das, was im Schaufenster des Legoladens nachempfunden, nämlich dieses Viertel, dann auch in klein bestaunen. St. Patrick's Cathedral ist gegenüber, heißt alle willkommen, auch Radio City Music Hall ist hier und bietet seit so vielen Jahren die langbeinigen Damen, die Rockettes, in seinen Shows an. Dann war es Zeit, sich auf den Weg ins August Wilson Theater zu meinem Musical-Besuch zu begeben. Und zwar war das das Musical Cabaret. Der Weg wurde mir von einem sehr netten Doorman gewiesen, der sich gut auskannte und wie viele aus Afrika stammte und mir noch immer lieber war als ein GPS, das viele in ihren Landessprachen nur noch befragen und nach unten schauen, wenn sie durch diese Großstadt wandern. Wieder ein angenehmer Rückweg voller neuer Eindrücke nach einem Stopp in der Deli. Das war nach dem Musical. Also die Bäckerei war es dann doch nicht dieses Mal. Meine schönste Mahlzeit, der Red Beet and Goat Cheese Salad im MoMA Café, das gleich hinter einem von drei Museumsshops im ersten Obergeschoss ist. Hier sitzen Großmütter oder Mentorinnen und unterhalten sich bei Lunch oder einem Dessert mit artig neben ihnen sitzenden Enkelinnen über Kunst und das Leben. Es ist für New Yorker ein beliebtes Ausflugsziel, dieses Café im MoMA. Der Salat nur $18, im Frühjahr eine ausgezeichnete Käthe-Kollwitz-Ausstellung, in Köln gibt es ein ganzes Museum für ihre Kunst und das Jubiläumsjahr lässt uns diese große deutsche Künstlerin auch im Frankfurter Städelmuseum wieder entdecken. Also, Frau, Aktivistin und Fürsprecherin für die Leidenden und Hungernden nach dem Ersten Weltkrieg, hat diese Arztfrau und Künstlerin einen festen Platz in den Herzen aller Menschen gefunden. Käthe Kollwitz, eine fantastische Zeichnerin und Künstlerin. Aber auch die Anfänge der Frauenkunst im Bereich Video- und Installationskunst werden vom MoMA gezeigt. Joan Jonas ist eine dieser Vorreiterinnen des Genres der 60er und 70er Jahre, die es hier zu entdecken gilt. Wie bei so vielen Ansagen, die warnen, steht auch im Ausstellungseingang ein Hinweis: This gallery includes artworks that depict nudity. Also, da könnte der eine oder andere schockiert sein, denn es wird auch Nacktheit serviert. Akte in Bildern sind eigentlich keine Seltenheit. Im Radio oder anderen öffentlichen Medien wird mehr und mehr vorgewarnt, dass nun eine Berichterstattungssegment folgt, bei dem die Thematik jemanden stören oder aufregen könne. Und die Hinweise auf die Mental Help bzw. Suizid-Hotline-Telefonnummern sind in den Post-Covid-20er-Jahren des 21. Jahrhunderts in den USA selbstverständlich. Die Kunst dieser beiden Künstlerinnen des letzten Jahrhunderts könnte Auslöser von vielem sein. Kummer, Krieg, Hunger, Tod und Zerstörung bei Kollwitz, Sorge um unter anderem die Umwelt bei Jonas, Kunst macht aufmerksam. Fazit: Mehr Restaurants mit viel Shows zu Halbpreis am TKTS, also nicht mehr viele Shows dort, am Times Square zur Auswahl. Das muss man also im Internet schauen, wo man preiswertere Sachen bekommt. Broadway immer noch nicht ganz erholt, aber das Angebot wächst. Der große Gatsby wäre noch auf meiner Liste. Insgesamt war ich viel mit Lauferei beschäftigt. Ich hätte mehr Bus und Subway nutzen sollen. Wie immer in einem Kurzbesuch habe ich in 3 Tagen viel erlebt. 3 Tage, 2 Nächte Hotel, den letzten Tag bis zum Nachmittag noch ausnutzen können, ein bisschen Wehmut schon und Vorfreude für den nächsten Besuch. Ich hoffe sehr bald. Viele schöne neue Eindrücke, viele Fotos. New York ist immer eine Reise wert. Wir wünschen Ihnen, dass Sie auch mal dorthin finden oder dass Sie es wieder besuchen, diese wunderbare Metropole, diese Großstadt, wo alle Menschen viel erleben wollen und dies auch können. Am Mikrofon Ihre Susanne Nielsen, die Ihnen jetzt einen schönen Sonntag, eine schöne Woche wünscht. Hoffen wir, dass Sie in ein Museum in Ihrer Nähe finden, in eine Show, ins Theater, was immer Sie wählen. Unterstützen Sie bitte die Kunst und freuen Sie sich daran. Und kommen Sie ins Gespräch mit anderen, die Ihresgleichen suchen, nämlich Sie und das Theater. Vielleicht finden Sie sich dort. Tschüss, ciao, auf Wiederhören, bye bye und seien Sie nett zueinander und bleiben Sie gesund, wünschen mein Produzent Bill Davidson und ich, Susanne Nielsen, Ihnen bis zur nächsten Sendung. Tschüss. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Neu, neu, neu, lesen Sie gerne? Literaturecke mit Christine, Britta und Co. Ich empfehle Ihnen unsere neue Literaturecke. Eine Liste mit Buchempfehlungen von Christine, Britta und anderen Freundinnen. Jede Woche neu in unserem Blog. Machen Sie mit. Schreiben Sie uns zu Ihrem Lieblingsbuch, Bücher und anderes zu gewinnen. Wir freuen uns, wenn Sie bei unserem neuen Buchclub mitmachen. Leser und Leserinnen wie Sie, senden Sie uns Ihre Empfehlungen und sagen Sie uns, was Ihnen daran gefallen hat. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Über Messenger oder direkt auf unserer Facebook-Seite. Wir freuen uns über Ihre Ideen. Ihre Susanne Nielsen. Kino, Kino, Kino. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer kleinen Plauderecke, wo wir uns um Kino bemühen und Ihnen das Neueste zu erzählen. Heute ein bisschen mehr plaudernd als vorlesend. Die einzelnen Rezensionen, die einzelnen Besprechungen können Sie ja bei uns im Blog schon lesen. Immer wieder updated, das heißt neu und vom neuesten Standpunkt her haben wir jetzt etwas bisschen Rückschau zu halten und auch Vorschau. Also Rückschau möchte ich sagen, schauen Sie sich trotzdem noch das Lehrerzimmer an. Im Jahr 2024 nach den Oscars fängt man ja quasi wieder von vorne an. Also ist es wichtig, dass man auch ein bisschen Rückschau hält auf die Sachen, die sehenswert sind, die Sie vielleicht verpasst haben. Das Lehrerzimmer ist fantastisch geschrieben und auch gespielt und so kann ich sagen, es ist ein deutscher Film, aber er könnte überall spielen im Rahmen des Lehrer-Schüler-Verhältnisses, das heutzutage immer komplizierter wird. Und diese Frau ist eine Heldin, wirklich.